taxi, können wir noch uns rein. Andere Zeit war ohne ihn, dann sind wir verstaut. Dann kamen wir am Zottel, wo das war am Superschau. Ja, dann rein, wie der Kurt und kein Adrian. Wenn sein Bruder und wir sind, wie wir morgen da. Und ich habe Spaghetti und eine Platte dabei. Da Bock was auf der Reine mit noch ein. Ja, dann rein, wie der Kurt und kein Adrian. Dann gehen wir los zu zweit. Andere Zeit war ohne die, dann sind wir so schlau. Und haben wir am Sottel, wo das war am Superschrau. Ja, dann reif mit der Koat, wo kein Adrian. Wenn sein Bruder, wo wir sind, die wir morgen da. Und wir kommen ins Spaghetti und eine Flasche Wein. Da wo soll da reiten wir noch ein. Ja, dann reif mit der Koat, wo kein Adrian. Wenn sein Bruder, wo wir sind, una Flasche dabei, da Bocus auf der Reide mir noch ein. Am Grande Canale, Pedro und Italien. Oh, I